Heldig Radio am Abend. Jetzt eine Stunde Musik nonstop. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Hellweg Radio. Scheiße kann jeder. Mach laut. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Helbig Radio. Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Für den Kreis Soest im Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Hellweg Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. DJ Enrico Ostendorf in the Mix bei Hellweg Radio. Nonstop Music für uns im Kreis Soest. I can take the heat. Echte Kult-Hits. Perfekt gemixt für Hellweg Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene.

Landkreis Soest im Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Hellweg Radio. Yeah, pull up in the rims and my brand new whip and go. Oh, yeah. With a full eclipse and the moon lit like whoa. Everything blurred, mixing all that. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Immer donnerstags, freitags und samstags ab 20 Uhr. Bei Hellweg Radio.